Trevi-Brunnen. Wer Münzen in den Trevi-Brunnen wirft, der kommt wieder nach Rom, um sein Glück zu finden, sagt die Legende. Circa 3000 Euro pro Tag, die fast jeden Morgen aus dem Brunnen gefischt werden. Und die Stadtkasse freut sich, wenn du wiederkommst.